haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute eine seltsame Erpressung. Mein neuer Klient hieß Nüssli und er leitete ein Unternehmen, das genauso hieß. Er empfing mich in seinem Büro. Ich suchte auf dem Tisch, der uns trennte, vergeblich nach Erdnüssen und auch ein Getränk wurde mir nicht angeboten. Dafür hielt mir Herr Nüssli einen dunklen Riegel vor die Nase. Das ist unser neuer Proteinriegel, ein Renner. Wenn Sie Ausdauersport betreiben, gibt es nichts Besseres. Er ist ausgewogen und vor allem schmeckt er auch gut. Das hebt ihn von der Konkurrenz ab. Danke für den Werbespot, aber ich werde Ihnen nichts abkaufen. Das müssen Sie auch nicht. Aber Sie sollten verstehen, um was es geht. Um einen Proteinriegel. Die Umsätze steigen halbjährlich im zweistelligen Prozentbereich. Apropos Umsätze. Meine würden gerne im vierstelligen Bereich steigen, wenn ich für Sie arbeite. Darum kümmert sich meine Assistentin. Ich möchte vorab klarstellen, dass es sich um eine sehr delikate Angelegenheit handelt. Ich weiß. Ein besonders delikater Proteinriegel. Wir werden erpresst. Hoppla! Das hört sich gar nicht gut an. Ist es auch nicht. Jemand droht, unsere Produkte zu vergiften. Und wie viel Geld möchte dieser jemand? 100.000 Franken. Ist keine Riesensumme. Deshalb haben wir entschieden, dass wir die Polizei nicht einschalten. Sie wollen bezahlen. Dadurch machen Sie sich auch in Zukunft erpressbar. Wir werden nur so tun, als ob wir zahlen. Sie werden bei der Geldübergabe den oder die Erpresser unschädlich machen. Dazu müsste ich mindestens 50 Ihrer Riegel essen und danach hochprozentig verdauen. Es genügt, wenn Sie den oder die Erpresser entlarven. Machen Sie Fotos, folgen Sie ihnen. Ich möchte wissen, wer dahinter steckt. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie eine vage Vermutung haben, wer dahinter stecken könnte? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Nur so viel. Es gibt genügend Leute, die ein Interesse daran haben könnten, uns zu schaden. Vergiftete Produkte wäre ein Super-GAU. Wann und wo ist die Geldübergabe? Morgen früh an einer Bushaltestelle, außerhalb Grünwils. Auf eine solche Idee kommen nur Amateure. Umso besser. Ich habe das Falschgeld bereits organisiert. Es sieht verblüffend echt aus. Sie sollten aber darauf achten, dass niemand die 300-Franken-Scheine zu Gesicht bekommt. Er überreichte mir eine Aktentasche und zeigte mir das Erpresserschreiben. Es sah aus wie aus einem billigen Fernsehkrimi mit ausgeschnittenen Schnipseln aus Zeitschriften. Am nächsten Morgen machte ich mich bei bitterer Kälte auf den Weg. Die Bushaltestelle befand sich im Niemandsland, direkt vor einer Wohnsiedlung, die aussah, als habe der Architekt in seiner Jugend gerne mit Lego-Bausteinen gespielt. Als der nächste Bus hielt, stieg tatsächlich jemand aus. Das gibt es doch nicht. Maloney, was machen Sie denn hier? Ich warte auf jemanden. Laufen Ihre Geschäfte so schlecht, dass Sie jetzt die Seite gewechselt haben? Was für eine Seite? Von der guten zur schlechten. Die andere Straßenseite ist die gute? Sie verstehen wieder einmal gar nicht. Weshalb sind Sie nicht in den Bus eingestiegen? Es ist irre kalt hier draußen. Weshalb sind Sie nicht im Bus geblieben? Ich habe meine Gründe. Die habe ich auch. Ich habe Sie noch nie mit einer Tasche gesehen. Das scheint der letzte Schrei zu sein. Oder soll ich etwa mit einem Rucksack rumlaufen, so wie Sie? Rucksäcke sind irre praktisch. Und zudem wärmt er mir den Rücken. Das ist ja irre. Was meinen Sie? Dass Sie das Wort irre entdeckt haben. Vielleicht in einem Fortbildungskurs für erwerbslose Privatdetektive. Also ich kann nicht klagen. Meine Geschäfte laufen gut. Wissen Sie was? Ich bestelle Ihnen ein Taxi. Möchten Sie ein normales oder so ein Uber-Ding? Weder noch. Ich möchte auch keinen Uber-Bus und schon gar keinen Uber-Fahrer. Ist mir egal. Mein Geschäftspartner kommt jetzt gleich. Bitte sprechen Sie mich nicht an, wenn es soweit ist. Er könnte einen falschen Eindruck bekommen. Ich fragte nicht nach, was er genau damit meinte. Wir fuhren weiter und er tippte sich durch sein Smartphone, während ich tapfer kleine Wolken in die Luft blies. Als der nächste Bus endlich kam, stieg nur gerade eine Frau aus. Sie blieb etwa 2 Meter vor uns stehen und zückte einen Fotoapparat. Was soll das? Sie können mich nicht einfach fotografieren. Das verstößt gegen meine Privatsphäre. Ich werde das bei Facebook melden. Die Frau ist real und nicht Facebook. Und ob ich real bin? Man hat mich hierher bestellt, um Sie zu fotografieren. Wer will, dass Sie mich fotografieren? Sie hat in der Mehrzahl geredet. Sie meint uns beide. Das ergibt doch keinen Sinn. Wie sollte sie wissen, dass wir beide hier in der irren Kälte auf jemanden warten? Ist das hier etwa ein großer Fake? Ein sehr großer. Wer hat sie hereingelegt? Jemand von der Redaktion rief an. Also als Freischaffende kann ich mir die Aufträge wirklich nicht aussuchen. Sie arbeiten für eine Zeitung? Für den Grünwieler Gratisanzeiger. Den lese ich nicht. Was gratis ist, bezahlen wir mit unseren Daten. Sie redet von einer Zeitung und nicht von einer App. Haben Sie Geld in Ihrer Tasche? Das geht Sie nichts an. Wie kommt sie da? Wieso fragen Sie ihn und nicht mich? Also gut. Haben Sie Geld in Ihrem Rucksack? Das gehört zu meiner Privatsphäre. Ich bitte Sie, diese zu respektieren. Verdammter Mist! Ich brauche doch eine Story. Das mit der Erpressung klang so gut. Es geht um eine Erpressung. Also, ich vertrete mir ein wenig die Beine. Es ist einfach irre kalt hier. Mit der richtigen Kleidung geht es. Ich lasse mich nicht belehren. Es gehört zu meiner Privatsphäre, mich nicht belehren zu lassen. Was hat er bloß? Vermutlich hat er die falschen Apps auf seinem Handy. Und Sie? Weshalb sind Sie hier, wenn es um keine Erpressung geht? Ich teste neue Wärmeunterwäsche. Sehr witzig. Ich nehme den nächsten Bus. So etwas muss ich mir nicht antun. Tatsächlich stieg sie in den nächsten Bus. Diesmal stieg niemand aus. Achim Bleising schüttelte heftig den Kopf und fragte mich, weshalb ich nicht einfach verschwinde. Ich zeigte auf meine Tasche. Maloney, ja? Was ist in der Tasche? Ja. Vermutlich das Gleiche wie in Ihrem Rucksack. Sie wissen, was in meinem Rucksack ist? Ja, die Fotografin wusste es auch. Das mit dem Geld? Das war doch nur ein Schuss ins Grüne. Es heißt ins Blaue. Dann halt ins Blaue. Für welche Firma arbeiten Sie? Sie wollen mir einen Auftrag wegschnappen. Maloney, darum geht es. Sie sind mir gefolgt, schon seit Tagen. Ihnen würde ich nicht mal in den sozialen Medien folgen. Dann sagen Sie mir, weshalb Sie hier sind. Die Firma Nüssli wird erpresst und ich soll hier auf den oder die Erpresser warten. Das ist ja ein Ding. Maloney, ich bin aus demselben Grund hier. Sie arbeiten auch für die Firma Nüssli. Nein, für die Firma Powersnack. Und die produziert Proteinriegel. Genau, die sind ganz gut und sie können eine Mahlzeit ersetzen. Die Firma Powersnack wird ebenfalls erpresst. Um wie viel geht es bei Ihnen? 100.000 Franken. Das ist ein und derselbe Erpresser. Aber wieso erscheint er nicht? Ja, vermutlich, weil er ahnt, dass wir nur Falschgeld dabei haben. Die 250-Franken-Scheine sehen irre gut aus. Ja, ja. Ach, wir sollten die Übung abbrechen und uns eine warme Mahlzeit gönnen. Sehr gut. Ich suche das Restaurant und Sie bezahlen. Das hört sich nicht nach einem fairen Geschäft an. Geben Sie sich einen Ruck. Maloney, ich suche uns eines mit mindestens 4,5 Punkten in der Gästebewertung. Es dauerte eine Weile, bis er auf seinem Smartphone fündig wurde. Die 4,5 Sterne entpuppten sich als eine Hundskommune Pizzeria. Mein Hunger wurde dennoch gut gestillt. Nachdem sich Achim Bleising auf meine Kosten den Bauch vollgeschlagen hatte, gingen wir in eine Bar, damit auch ich auf meine Rechnung kam. Wie erhofft blieb er bei den Getränken zurückhaltend, was offenbar seinen Geist beflügelte. Dieser Fall ist faszinierend. Maloney, jemand erpresst diese Müsli-Produzenten und steckt das einer Zeitung, damit die darüber schreibt. Wir müssen versuchen, die Logik dahinter zu entdecken. Es fällt mir schon schwer, die Logik hinter ihren Gedankengängen zu entdecken. Zudem heißt es bei uns Müsli und nicht Müsli. Beides hat nichts mit Proteinriegeln zu tun. Hat es doch. Ah. Maloney, haben Sie die Werbung noch nie gesehen? Packt das Müsli in den Riegel. Es heißt Müsli. Ist doch egal. Wichtig ist die Botschaft. Das Müsli soll in den Riegel. Ein Proteinriegel mit dem Kern von diesem Dr. Bircher. Ein verrückter Kerl. Was hat das alles mit diesem Fall zu tun? Darüber denke ich die ganze Zeit nach. Wie viele Produzenten von Proteinriegeln gibt es? Der Markt boomt und die Leute essen alles, auch wenn die Packungsbeilage von einem Medikament stammen könnte. Das stimmt nicht. Die junge Generation ist viel bewusster. Nicht nur die Veganer, auch die anderen. Sie scheinen vor allem bewusst zu trinken. Man muss einen klaren Kopf bewahren, sonst dringt man nicht in des Pudels Herrn vor. Das heißt Pudelskern. An Ihnen ist wirklich ein Lehrer verloren gegangen. Und an Ihnen ein Philodorf. Ich glaube, ich weiß, um was es geht. Das ist eine Werbekampagne. Virales Marketing oder Gorilla-Marketing. Ich verzichte darauf, dies zu korrigieren. Die Werber denken sich ständig so Zeug aus, wie man mit wenig Geld viel Aufsehen erregt. Da inszeniert jemand Erpressungen, um damit in die Zeitung zu kommen. Erpressungen sind negativ. Die Werber wollen etwas Positives. Es gibt immer einen, der etwas Neues ausprobiert. Wir müssen nach einer Werbeagentur suchen, die sich das Budget für einen neuen Riegel geschnappt hat. Na, dann suchen Sie mal schön. Ich bestelle mir jetzt noch ein Glas. Ich muss mir das im Hotelzimmer auf Post-it-Zettel aufschreiben. Ja, das ist praktisch. Die kann man an der Zimmertür anheften und so kriegt man eine Mindmap. Das hilft beim Denken ungemein. Und erschrickt das Zimmermädchen ganz gemein. Sie sollten das auch mal versuchen. Es gibt auch Apps für das Handy. Aber ich mag es, wenn die Zettel an der Tür kleben. Zuerst ist es Chaos und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Ich bestellte mir noch ein Glas, während mein Kollege von dannen zog. Am nächsten Morgen besuchte ich Herrn Nüssli und gab ihm die Tasche mit dem Falschgeld zurück. Das war nicht so abgemacht. Es war auch nicht abgemacht, dass ich frieren stundenlang auf einen Erpresser warte, der nicht auftaucht. Das ist ein ganz raffinierter Typ. Vielleicht eine ganze Bande. Das bezweifle ich. Wieso? Haben Sie jemanden gesehen? Nur eine Journalistin, die eine Geschichte darüber schreiben wollte. Was? Über die Erpressung? Ja. Das wäre eine Katastrophe. Weil da niemand mehr ihre Riegel kaufen würde? Es ist doch wie bei Krankheiten, Katastrophen und Terroranschlägen. Die Leute lesen das und meiden alles, was mit diesen Krankheiten zu tun hat oder Orte, an denen es Katastrophen oder Terroranschläge gibt. Es geht nur darum, Angst zu verbreiten. Und darum, gewählt zu werden. Was? Ich rede von meiner Firma. Da stehen Existenzen auf dem Spiel. Wer ist Ihr größter Konkurrent? Der Markt verändert sich ständig. Was ist mit dem Müsli-Riegel, über den alle reden? Der schmeckt nicht. Ich habe ihn ja ausprobiert. Ich probiere alle Proteinriegel aus. Guten Appetit. Man muss wissen, was die Konkurrenz macht. Aber man darf sich nicht davon beeinflussen lassen. Wer stellt denn diesen Müsli-Riegel her? Die Firma Kornpick. Esther Hildebrand hat einen Betrieb von ihrem Vater übernommen. Sie produzierten einen Bio-Riegel. Nicht schlecht, aber nichts Besonderes. Die Idee mit dem Müsli ist idiotisch. Die Sportler, die Proteinriegel essen, wollen vor allem eines. Protein. Da wäre es sinnvoller, Mehlwürmer dazu zu geben als Körner. Und jetzt gibt sie viel Geld für Werbung aus. Aber das bringt nichts, wenn das Produkt nichts taugt. Ich werde mit der Dame reden. Sie ist viel zu intelligent, um einen solchen Blödsinn zu machen. Auch intelligente Menschen machen Blödsinn. Zum Beispiel, wenn sie verliebt oder betrunken sind. Beides kann ich mir bei Esther Hildebrand nicht vorstellen. Aber gut, reden Sie mit ihr. Wenn Sie ganz nebenbei noch herausfinden, ob sie vielleicht bereit ist, Ihr Geschäft zu verkaufen, kriegen Sie eine Extraprämie. Das klang nicht schlecht. Ich suchte im Schrank vergeblich nach meinem besten Anzug. Entweder war er in die Jahre gekommen oder er hatte sich in Staub aufgelöst. Frau Hildebrand empfing mich mit einem professionellen Lächeln und in einem Kleid, das für Männer mindestens so stimulierend war wie ein Proteinriegel. Verkaufen? Wie kommen Sie auf diese Idee? Sie sind jung und könnten die Welt bereisen oder es sich in einer Villa mit 10 Swimmingpools gemütlich machen. Ich strotze vor Energie. Ich muss arbeiten. Ein Verkauf ist das Letzte, woran ich denke. Hat sie tatsächlich Samuel Nüssli zu mir geschickt? Er steckt in Schwierigkeiten. Das überrascht mich nicht. Unser Müsli-Proteinriegel wird wie eine Bombe einschlagen. Das bezweifelt er. Das bezweifeln alle. Aber genau das gibt mir Hoffnung. Nüssli glaubt, dass der Markt gesättigt ist. Ich glaube, dass es keinen gesättigten Markt gibt. Nur Kunden, die wählerisch werden. Ich biete den Leuten etwas Neues. Das allein bringt keinen Erfolg. Da haben Sie recht. Es braucht Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und genau das werde ich jetzt tun. Arbeiten. Eine Minute noch. So gut. Die Minute läuft. Wird Ihre Firma erpresst? Weshalb sollte sie? Ja oder nein? Nein. Wird Nüssli erpresst? Weshalb sollte er? Ja oder nein? Wir sollten uns heute Abend ganz privat darüber unterhalten. Na, da bin ich bereits verabredet. Sein Name, der ist mir gerade entfallen. Aber er ist jung, sieht toll aus, er kann kochen und er kann innerhalb Minuten alle Viren von meinem Notebook entfernen. Gegen diesen Supermann hatte ich nichts zu bestellen. Deshalb fuhr ich dahin, wo ich jederzeit etwas zu bestellen hatte. Und das war nicht der Pizza-Lieferservice. Üble Sache, Maloney. Kaum ist ein Leichenfund gemeldet, schon stehen Sie da und pfuschen in unsere Ermittlungen rein. Wie heißt die Leiche und wo wurde sie gefunden? Das darf ich Ihnen nicht verraten. Eigentlich. Aber weil die Medienmitteilung gleich rausgeht, kann ich für einmal eine Aussage machen. Dann legen Sie los. 2 Minuten, 15 Sekunden. Das ist hier drin eine Unendlichkeit. Ja, vielleicht etwas früher, weil Sie es sind. Woher denn plötzlich diese Altersmilde? Oder sitzt Ihnen der Feierabend im Nacken? Das ist eine delikate Sache, Maloney. Die Leiche ist nämlich nicht ganz unbekannt. Ein Promi, der ermordet wurde. Das interessiert jeden, nur nicht mich. Ich interessiere mich für die ganz normalen Leichen und für Erpresser. Erpresser sind entweder kreuzdoof oder hochintelligent. Die Doofen werden sofort geschnappt, die Intelligenten so gut wie nie. Ich habe ein Buch gelesen. Das Sie mir jetzt in 1 Minute und 40 Sekunden zusammenfassen. Eine Erpressung ist entweder naheliegend oder perplex, komplex. Die Komplexen sind interessant, aber schwierig aufzuklären. Vor allem, wenn darin Firmen involviert sind. Was für Firmen, Maloney? Proteinriegelproduzenten. Moment, wie kommen Sie jetzt auf Brot mit Riegel? Einfach so, um Sie ein wenig herauszufordern. Die Leiche ist ein Proteinriegel. Dann sollten Sie ihn nicht anknabbern. Ich meine, er hat für diese Riegel Werbung gemacht. Alois Ganz, Weltmeister im Marathonsackhüpfen. Zweifellos so populär wie Formationstanz in Uniform. Er ist erstochen worden. Da hilft doch kein Müsli-Proteinriegel. Er hat für die Firma Cornpick Werbung gemacht. Der sackstarke Müsli-Riegel. Und dann ist er im Sack davongehüpft. Toller Werbespruch. Einige Kollegen haben sich sofort einen Sack gekauft. Ein Riegel. Das sollen Sie auch machen, Maloney. Da könnten Sie davonhüpfen wie ein junges Reh. Oder ein Kaninchen. Das ist ja egal. Hauptsache, Sie hüpfen jetzt weg. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaltete das Radio ein. In den lokalen Nachrichten wurde bereits über das tragische Ableben des Sackhüpfers berichtet. Kaum war der Beitrag vorbei, rief mich mein Kollege an und wollte mich sehen. Ich vertröstete ihn auf später. Achim Bleising brachte aus seinem Hotelzimmer all die Zettel mit denen er die Zimmertür dekoriert hatte. Es dauerte minutenlang, bis er sie auf meiner Bürotür genauso aufgeklebt hatte, sodass es für ihn einen Sinn ergab. Erkennen Sie das Muster? Was auch immer es darstellt, es hat nichts mit unserem Fall zu tun. 2 Erpressungen und 1 Mord. Das ist eine tolle Sache. Damit kommen wir in die Schlagzeilen. Ich will aber in keine Schlagzeilen kommen. Je weniger Leute mich kennen, umso besser. Wenn ich durch diesen Fall berühmt werde, gründe ich meine eigene Agentur und lasse andere für mich arbeiten. Das tun Sie doch schon seit Jahren. Ich bin seit Jahren einer Ihrer besten Berater, Maloney. Vergessen Sie das nicht. Wieso sollte ich etwas vergessen, das mir so noch nie in den Sinn gekommen ist? Wir sind so nahe dran. Wir sollten gemeinsam brainstormen. Es geht um diese Proteinriegel. Oder um den Weltmeister im Sackgumpen. So heißt es doch hier, oder? Ich habe nämlich recherchiert und eine Sendung im Internet angeschaut. Ich weiß jetzt Bescheid. Über das Sackgumpen. Ich glaube, dass uns die Fotografin nicht die Wahrheit gesagt hat. Wahrscheinlich kennt sie die Person, die ihr den Auftrag gegeben hat, uns zu fotografieren. Das kann schon sein, aber die Erpressungen und der Mord passen nicht zusammen. Sie glauben an unterschiedliche Täter? Ich glaube überhaupt nichts. Aber ich werde mich noch einmal mit Frau Hildebrand unterhalten. Sie stehen auf die Frau. Geben Sie es zu. Das tut nichts zur Sache. Und ob es das tut, Sie sind voreingenommen. Ein Privatdetektiv darf aber nie voreingenommen sein. Ich verlasse mich ganz auf meine Zettel. Tun Sie das aber bitte nicht in meinem Büro. Geben Sie mir 2 Stunden, dann präsentiere ich Ihnen die Lösung. Sie klebt da, an der Tür. Ich nickte und benutzte die Tür, um mein Büro zu verlassen. Frau Hildebrand war nicht sehr erfreut darüber, mich wiederzusehen. Vielleicht lag das aber auch daran, dass ihre ganze Werbekampagne nach dem Tod des Sackhüpfers aus dem Ruder gelaufen war. Niemand kann mir sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist für unseren Riegel. Es war garantiert schlecht für den bedauerlichen Werbeträger. Das hat doch nichts mit der Kampagne zu tun. Das war garantiert etwas Privates. Sie haben mir nicht die ganze Wahrheit erzählt. Was für eine Wahrheit? Über die Erpressung. Oh, jetzt fangen Sie nicht schon wieder damit an. Ich wurde nicht erpresst. Aber Ihre Firma. Auch meine Firma wurde nicht erpresst. Und es hat sich auch niemand über den neuen Proteinriegel aufgeregt. Wie meinen Sie das? Böse Briefe oder E-Mails. Es gab da einen Vorfall. Ja, aber den haben wir intern gelöst. Was für ein Vorfall? Jemand hat in den sozialen Netzwerken Lügen über unsere Firma verbreitet. Jemand? Eine junge Frau. Es ist uns gelungen, sie ausfindig zu machen. Wie gesagt, wir haben das intern geregelt. Sie haben mir Geld angeboten. Die Frau hat private Probleme mit ihrem Freund. Es war alles ziemlich wirr. Wie heißt die Frau? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass sie etwas mit dem Mord zu tun hat. Ich werde es herausfinden. Noch mehr schlechte Presse, das kann ich echt nicht gebrauchen. Die Leute, die solche Riegel essen, lesen keine Zeitungen. Aber in den sozialen Medien geht dafür die Post ab. Vielleicht ist es besser, wenn sich ihr Verdacht so rasch wie möglich in Luft auflöst. Die Frau heißt Lydia Holzer. Sie ist freischaffende Fotografin. Ich beschrieb ihr jene Fotografin, die ich an der Bushaltestelle angetroffen hatte. Es schien sich um ein und dieselbe Person zu handeln. Bei einem über einstündigen Anruf gelang es mir, mit Mühe und Not den Polizisten davon zu überzeugen, einen Haftbefehl gegen Frau Holzer zu erwirken. Als wir die Frau abends in ihrer Wohnung überraschten, sah sie niedergeschlagen aus. Es war alles umsonst. Er hat mich verlassen. Wer hat Sie verlassen? Dieser Proteinriegel. Der Proteinriegel ist essbar und er verlässt einen nur auf der Toilette. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Sie haben einen Mann getötet. Das war im Streit. Moment, Sie haben soeben einen Mord zugegeben. Sie sind verhaftet. Auf dem Riegel. Es hat damit begonnen, dass er nur noch dieses Zeug aß. Ich bin doch eine gute Köchin und ich liebe es zu kochen. Aber er hat nichts mehr gegessen. Alles hat er stehen lassen und sich danach diese Riegel reingestopft. Er war süchtig nach Proteinriegeln. Er hat sich nur noch damit ernährt. Ich wollte den Herstellern die Augen öffnen. Es muss doch jemand aufzeigen, was diese Firmen anrichten. Sie wollten, dass die Firmen aufhören, Proteinriegel zu produzieren. Zuerst habe ich das Gespräch gesucht. Dann habe ich es im Internet versucht. Aber den Firmen geht es nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Dann kamen sie auf die Idee mit der Erpressung. Ich ahnte doch nicht, dass sie sogar bereit waren zu zahlen. Auf der Redaktion haben sie mir gesagt, dass das keine Story ist. Niemand wollte drüber schreiben. Was für eine Story? Und was hat das mit dem Mord an Alois Ganz zu tun? Ich wollte doch nur, dass er aufhört, Werbung für diesen Mist zu machen. Mein Freund war begeistert. Er hat sich sofort eine super Mega-Packung von diesem blöden Müsli-Power-Riegeln bestellt. Jemand muss doch was dagegen unternehmen. Er aber wollte nicht auf den lukrativen Werbedeal verzichten. Über 100.000 hat er dafür bekommen. Das ist doch unglaublich. Dafür arbeite ich 2 Jahre lang. Er hat nur gelacht und gesagt, dass ich mir einen neuen Freund suchen solle. Und dann hat er noch gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte mit mir. Da wurde ich so wütend, dass ich zustach. Sie hatten ein Messer dabei. Das ist vorsätzlich. Nein, das ist nur zur Verteidigung. Mein Freund hat mir das Messer geschenkt. Er hat gesagt, dass das heute alle so machen. Nur wer bewaffnet ist, fühlt sich sicher. Das Protein in den Riegeln scheint das Gehirn nicht zu erreichen. Das spielt doch jetzt keine Rolle, Maloney. Der Fall ist gelöst und Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Aber vielleicht kommt er zu mir zurück, wenn er liest, wie sehr ich für unsere Liebe gekämpft habe. Er wird vor allem lesen, wie viele Jahre Sie abwesend sein werden. Sie nickte resigniert. Der neue Proteinriegel mit Müsli wurde schon nach kurzer Zeit aus den Regalen entfernt, weil er sich miserabel verkaufte. Mein Klient zeigte sich aufmerksam und ließ mir zu Weihnachten einen Karton mit Riegeln zukommen, bei denen das Ablaufdatum kurz bevorstand. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten eine seltsame Erpressung.